Abschnitt 1 von Die Toteninsel von Richard Voss. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Die Toteninsel von Richard Voss. Abschnitt 1. Es war in Roms goldener Zeit. Die Kaiserstadt am Tiber war in Flammen aufgegangen und soeben aus der Asche neu erstanden. Was der menschliche Geist an Herrlichkeit, an Üppigkeit und Vergeudung, an ungeheuerlichster Verworfenheit und schändlichem Laster hervorbringen konnte, ward ausgesprochen, wenn man Rom nannte. Mit dem Wahnwitze Neros war die schreckliche und scheußliche Kaiserkrankheit bereits typisch geworden. Es gab nichts, was in der Welt, die jener Grimasse eines großen Herrschers untertan war, unmöglich gewesen wäre. Noch lebten die Götter Griechenlands. In Rom befand sich eine Stadt von Tempeln, welche ein Volk von göttlichen Bildnissen aus Marmor, aus Gold und Elfenbein bewohnte. Überall standen die Altäre der Olympier, aber bereits schwebte über der Glorie dieser Götterwelt der Schatten des Kreuzes, unter dessen triumphierendem Zeichen der Glanz der goldenen Roma erblassen, die Tempel zerbrechen, die Altäre stürzen, die Götter vergehen sollten. Bereits stieg von Golgotha der Dunst vergessenen göttlichen Blutes auf, den alle Wohlgerüche Arabiens nicht zu überduften vermochten, und das bacchantische Evoe des Heidentums durchzitterte der letzte Seufzer des sterbenden Gottessohnes. In der von Lust und Genuss übersättigten Menschheit erwachte die Sehnsucht nach einem erlösenden Tode. Rom war das Meer brausender Lebensfreuden, schäumender Daseinswonnen und schimmernder Herrlichkeiten, von dem nach allen Himmelsgegenden Ströme ausgingen, die Welt mit Wogen römischen Glanzes und römischer Verderbnis überflutend. Einer dieser zahllosen Kanäle, welche römische Kultur, Sitte und Fäulnis über die Erde verbreiteten, lief durch Latinum dem Meere zu. Die ganze Küste von Centum Caelae bis zu dem wollüstigen Baiae mit einem strahlenden Bande von ländlichen Lusthäusern und Prachtbauten säumend, dass der Strand weit hinausleuchtete in die blauenden Fernen des herrlichen, von Göttern und Menschen geliebten tyrrhenischen Meeres. Und die römische Herrlichkeit schimmerte gleich einem Nebelstreif zu einem winzigen Klippeneilande hinüber, welches weltfern in der erhabenen Einsamkeit der Meeresfluten ruhte. Die Insel war der Gipfel eines toten Vulkans, fast bis zur Spitze lag der gewaltige Berg in den Wellen versenkt. Nach dem Festlande zu hatte die Gewalt des unterirdischen Elementes den Kraterrand gesprengt, auseinandergerissen und teils in die Tiefe des Kraters selbst, teils in den Abgrund der Wellen geschleudert. Als ein Halbkreis von mächtigen Wänden, an denen kein Pflänzlein Wurzel zu fassen vermochte, entstieg der braune Tufffels dem Meere. Gleich dem Thron des Neptun erhob sich der geborstene Gipfel über der leuchtenden Wogendecke. Möwen umkreisten die Klippen, der Seeadler ruhte darauf, die Wellen schlugen beim Sturme schäumend und donnernd daran. Aber keines Menschenfuß berührte das öde Gestein. In langer Kette zogen die Jahrhunderte an dem einsamen Felsen vorüber, langsam die Wandlung vollziehend. Der vulkanische Stein verwitterte, und wo der Krater in sich zusammengestürzt war, deckte eine dichte Erdschicht die Trümmer. Winde und Vögel trugen geschäftig aus beiden Weltteilen Samen von Bäumen und Blumen nach dem Eiland hinüber. Im Halbkreis der Felsenmauern blühte es auf. Ein tiefschattiger Hain entstand, ein paradiesisches Gefilde, die köstliche Wildnis von Blumen und Blüten, in denen Scharen bunt gefiederter Vögel nisteten, ringsum die Luft mit Gesang erfüllend, so das Vogellied das Rauschen der Meeresflut übertönte. Dann entdeckte der Mensch das glückselige Eiland. Von der Küste her kamen die Römer, und da die winzige Klippe zu wenig Raum bot, als dass ein Volk von Lebendigen darauf hätte Fuß fassen können, wurde die Insel zu einer Wohnstätte der Toten bestimmt. Man sprengte Galerien in das Gestein, wölbte Grotten und Grabkammern, rodete den Hain aus, die Platanen und Steineichen, die Palmen und Pinien und pflanzte den Toten schwarze Zypressen, in deren Mitte sich leuchtend der Altar erhob, darauf den Unsterblichen das Opferfeuer angebrannt wurde. Was die tiefen Schatten der Bäume durchstrahlte, weit bis ins Meer hinaus, das waren die Rosen, deren Heimat der meerumbrandete Felsen zu sein schien. Rosen umblühten die Stufen des Altares, Rosen umrankten die Stämme der Zypressen, durchwanden die starren Zweige, kletterten hinauf in den Gipfel, stürzten sich von droben in schimmerndem Blütenfall zur Erde nieder. Und Rosen bedeckten ringsum die braunen Klippen. Gleich einem strahlenden Vorhang hing es von den jähen Wänden, in deren Tiefen die Toten schliefen, bis herab in die Fluten. Die rosigen Blumenwellen trieben auf den Meereswogen. Generationen von Menschengeschlechtern ruhten in den engen, dunklen Kammern vom Leben aus. Ein ganzes Volk von Toten bewohnte das liebliche Eiland. Schon war es mit Sarkophagen und modernden Leichnamen angefüllt, aber das Blühen der Rosen nahm kein Ende. Mancher, der aus der blauen Flut das schimmernde Eiland auftauchen sah, rief, ernsten Auges hinüberspähend mit gedämpfter Stimme aus, »Seht dort, die Insel der Seligen!« Die Insel der Seligen, wie das Eiland von den Küstenbewohnern bald allgemein genannt wurde, ward zur neronischen Zeit, außer von der Herrscher seliger Toten, nur noch von einem Priester und einem Hüter der Gräber nebst ihren Familien bewohnt. Der Priester, welcher dem Dienste der Totenopfer oblag, hieß Atinas und war ein überaus gottesfürchtiger, in seinem Glauben strenger und eifriger Mann. Sein Weib führte den göttlichen Namen Trivia. Leider starb die Frau in jungen Jahren, nachdem sie ihrem Gatten, der sie heiß liebte, einen Sohn geboren hatte. Die Götter mögen wissen, was aus dem kleinen Tullus geworden wäre, hätte das Weib des Grabhüters Daunus nicht mütterlich des Knäbleins sich angenommen. Zur selben Zeit, als Trivia einem Kinde das Leben gab und daran starb, ward auch die wackere Larina Mutter eines Mädchens, so daß sie die Quelle ihrer Brust zwischen dem mutterlosen Knaben und ihrem eigenen Kinde teilen konnte. Der arme Atinas hüllte sein totes Weib in ein Linnen, opferte für ihren Schatten den finsteren Gottheiten und half Daunus den Leichnam in eine Grabkammer tragen. Da fast alle Höhlungen der Felsen ihre Sarkophage oder Ascheurnen bereits empfangen hatten, mussten die Männer mit der Gestorbenen bis in das höchste Stockwerk des großen Totenhauses hinauf, wo selbst sich noch einige leere Zellen befanden. Eine mühselige Wanderung beim Scheine einer Fackel durch die Nacht des engen Felsenganges. Als das Grab seine ewige Bewohnerin aufgenommen hatte, meinte Daunus, »Nun ist unser Tagwerk hier bald getan. Wenn unsere Kinder groß geworden sind, schiffen wir uns alle ein, fahren nach Antium hinüber und wandern miteinander nach Rom. Dort soll es uns gut gehen. Die Toten hier werden wohl von den Wellen bewacht werden, und auf deinem Altare, mein guter Atinas, mögen die Zypressen und Rosen den Göttern opfern.« Atinas erwiderte nichts. Er gedachte seiner Toten und dass sein Weib ihren Knaben nicht sehen sollte und mit der jungen Acca nach Rom zog. Anderen Tages wurde der Eingang zur Grotte, darin sich nur noch Platz für einen Toten befand, vermauert, und Larina flocht aus Zypressenzweigen und bunten Bändern eine Tanie. Bemerkung: Binden, die man Toten weihte. Ende Bemerkung. Die Atinas trauernd über die Grabtür hängte. Einträchtig lebten die Inselleute weiter. Atinas, dessen von Natur finsteres Gemüt sich mehr und mehr verdüsterte, wohnte auf der einen Seite der Insel, wo neben dem eingestürzten Kraterrand der Fels als mächtige und unzugängliche Wand ins Meer abfiel, seinen treuen Gefährten in der Einsamkeit gerade gegenüber. Zwischen beiden Behausungen lag der Zypressenhain mit der Blumenwildnis und dem Altar in seiner Mitte. Beide Hütten waren ehemalige Grabkammern, in welche man, nach dem Meere zu, Fenster eingebrochen hatte. Aber weder bei Atinas noch bei Daunus war es den Räumen anzumerken, dass sie während vieler Jahrhunderte von Toten bewohnt gewesen. Die Wände waren mit hellem Stuck überzogen, darauf heitere Gemälde, Landschaften, Genien und anmutige Menschengestalten, Bilder des Lebens, der Schönheit und der Freude erglänzten. Ein bunter Fries, an dem Gewinde von Blumen und Früchten niederhingen, umrandete die mit lichten Stuckaturen geschmückte Decke. Der Fußboden trug eine schöne Mosaik und wurde an festlichen Tagen mit wohlriechenden Kräutern bestreut. Die Geräte beider Wohnungen waren überaus schlicht und ihrer nur sehr wenige. Sie genügten indessen den Bedürfnissen der Bewohner. In der einen Kammer stand neben dem Ehebette der Webstuhl. In einem anderen Gelasse befand sich der Stein, darauf das Brot gebacken und die Fische gebraten wurden, befanden sich auch die verschiedenen Amporen, Gefäße von nicht allzu mäßigem Umfange und der Platz, um den Mischkrug zu bewahren. In dem kleinen Nachen, für den die Sorgen der Natur an dem sanften Gestade der einen Inselseite einen winzigen Hafen geschaffen, trat der biedere Daunus einmal in jedem Monat die Meerfahrt nach Antium an. In dieser herrlichen Stadt, in deren Mauern der Kaiser geboren worden, beschaffte er für sich und seinen priesterlichen Freund alles, dessen das Haus und der Grabkultus bedurfte. Mehl und Salz, Öl, Wein und Flachs, buntes Bandwerk, um Tanien zu flechten und allerlei Spezereien für den heiligen Opferdienst. Nach glücklich abgeschlossenem Handel und nachdem er sich beim Oberpriester des Apollotempels gemeldet, unter welchem hohen Heiligtum die Gräberinsel stand, schiffte Daunus so eilig wie möglich wieder zurück. Die reiche, lärmende Hafenstadt mit ihrer Menge von prangenden Tempeln, Basiliken und Hallen war für sein ehrliches, weltfremdes und weltscheues Gemüt voller Schrecknisse, Gefahren und Nöte, denen er sich erst dann glücklich entronnen fühlte, wenn er sich weit entfernt von dem sirenischen Gestade auf offenem Meere befand. Segelte er seiner lieben Gräberinsel zu, so war ihm, als ob die Wellen ihn einem seligen Gestade entgegentrügen, und das Herz bebte ihm bei der Vorstellung, dass sie, sobald die Kinder groß geworden, ihr friedliches Eiland verlassen und nach Rom ziehen würden, um sich in dieser ungeheuren Stadt ihres Lebens zu erfreuen. Der gute Daunus zerbrach sich bereits jetzt den Kopf, wie sie es dereinst anfangen sollten, in dem Gedränge der Gassen nicht erstickt und zerdrückt zu werden. Wenn schon das kleine Antium als ein Rom erschien, wie musste dann erst die Stadt des Kaisers sein? Die glückliche Rückkehr des Daunus aus der weiten, weiten Welt war auf der Insel jedes Mal ein Ereignis. Der Weitgereiste sollte erzählen. Larina erkundigte sich eifrig nach allerlei Frauenangelegenheiten, ob die vornehmen Antiatinnen sich nimmer noch das Haar auftürmten, des Nachts frisches Hühnerfleisch auf die Gesichter legten und Belladonna in die Augen gössen, ob die Frau des Cäsars wirklich goldenes Haar hätte, ein Hemd aus Byssus, Bemerkung, Batist, trüge, wie Spinnweben so fein und eine freigelassene wäre, ob Daunus einen Gladiator gesehen und ob in Antium nicht bald wieder ein Fest gefeiert würde, bei dem wilde Tiere gefangene Übeltäter zerrissen? Der schweigsame Atinas fragte nur nach einem, aber er fragte es jedes Mal. Sage, o Daunus, werden in Antium die Götter geehrt? Dann wurde Daunus redselig. Das will ich meinen. Welche Tempel, welche Bildnisse, welche Weihgeschenke. Es ist nicht zu glauben. Und in Rom? Hörtest du in Antium sagen, dass auch in Rom den Unsterblichen eifrig gedient würde? Je nun, in Rom, freilich, auch in Rom, ganz sicher auch in Rom, es soll nicht zu glauben sein. Aber der Kaiser? Nun, das ist einer, der versteht's, das ist ein anderer als der Caligula, und wer die Götter ehrt, er soll sogar daran denken, selbst einer zu werden, ein ganz anderer als der Caligula war, ein wirklicher Gott, gar nicht zu glauben ist. Sagtest du etwas? Doch Atinas hatte nichts gesagt, nur tief aufgeseufzt hatte der Priester. Unter Toten, die in ihrem ewigen Frieden selig waren, und unter Blumen, welche das ganze Jahr hindurch blühten, wuchs das Kinderpaar auf, an Lebensfülle, Heiterkeit und Schönheit jungen Göttern gleich. Die kleine Akka mit ihren zarten Gliedern, dem schlanken Hals und blassen Gesichtchen glich einem Marmorbilde der Psyche, welche in einem laurentischen Heiligtum verehrt wurde. Sie hatte lichtes, welliges Haar, und in ihrem lieblichen Antlitz erstrahlten die Augen in dem tiefen Blau der von Sonne durchleuchteten Meereswogen. Wenn sie lächelte, was sie tat, so oft sie ihres Spielgefährten ansichtig ward, erschien sie so reizend, dass selbst Atinas glaubte, es könnte auf der Welt nichts Holdseligeres geben. Ihre Stimme war voll Wohllauts, und sie hatte eine eigentümlich anmutige Art zu gehen und sich zu bewegen. Im Spiel mit dem Knaben huschte und schlüpfte sie wie eine Eidechse durch die Büsche. Dann hörte man durch die Zweige ihr Lachen, lieblich wie Sirenengesang. Sie war heiteren Gemütes, von einem stillen Frohsinn, gleichmäßig sonnig, einem schönen Frühlingsmorgen ähnlich. Wenn sie in die Kammer ihrer Eltern oder in die Wohnung des Atinas trat, so schien der trübste Tag plötzlich weniger trübe, ein sonniger, noch strahlender zu werden. Gleichzeitig lernte sie, ihrer Mutter Larina beim Flechten der Tanien behilflich zu sein, welche das Weib des Grabhüters an bestimmten Tagen vor den Grabkammern aufzuhängen hatte. Sie goss für Vater Atinas den Wein in die Opferschale, häufte die Spezereien auf dem Altar, den sie jeden Tag mit frischen Blüten kränzte, und schaffte bereits als halbwüchsiges Mädchen eifrig mit der Spindel und am Webstuhl. Da nun, seit dem Tode der armen Trivia, in des Atinas Kammer der Webstuhl verlassen stand, so war nichts natürlicher, als dass der leere Platz von Akka eingenommen wurde, welche auch sonst im Hause des Priesters geschäftig als kleine Domina waltete. Auch der junge Tallus war von besonderer Art, ein prächtiger Bursche, um dessen braunes Antlitz düstere Locken sich ringelten, mit schwarzen, blitzenden Augen, die bald in überquellender Lebenslust und Jugendfreude aufleuchteten, bald voll unsäglicher Schwermut still vor sich hinblickten. In solchen Stunden schien des Knaben Seele eine Flamme zu sein und er sich bei diesem innern Feuer zu verzehren. Schneller als Tullus selbst empfand Acca die Wandlung, die so häufig mit ihrem Freunde vorging. War sie bei ihm, so wich sie nicht von seiner Seite. Nie war ihr Lächeln so lieblich, ihr Antlitz so sonnig, ihre Stimme so voll süßen Wohlklangs, als wenn Tullus Geist von der dunklen Wolke beschattet ward, von der auch das Mädchen nicht wusste, woher sie kam und was sie barg. Sie steckte dann voller unschuldiger List und Künste, denen nicht zu widerstehen war. Tausend Einfälle flogen ihr zu, immerfort neue, mit denen sie den Freund fortzulocken wußte. Allerlei anmutige Possen kamen ihr in den Sinn. Sie summte schelmische Lieder, die niemand sie gelehrt, erzählte wunderschöne Geschichten, die sie von niemand gehört hatte. Aus der engen Kammer trieb sie den schwermütigen Gespielen hinaus in den von Sonnenglanz durchfluteten Tag. Sie selbst versteckte sich im Hain. Tullus mußte sie suchen, und fand er sie endlich, so schleuderte sie ihm eine Fülle von Rosen ins Gesicht. Dann riss auch Tullus Blüten ab. Es entbrannte zwischen beiden der Kampf, bei dem der Jüngling Heldentaten beging und seine reizende Feindin glorreich besiegte. Oder sie lockten die Vögel, die Nachtigallen, die Amseln und die Tauben, welche alle Acca als Herrin und Königin des Eilandes kannten und ihr untertan waren. Die kleine Zauberin stand auf den Stufen des Altares, und von allen Seiten kam das Gevögel herangeflattert. Zwitschernd und gurrend schwirrte es aus den Blumendickichten und den Wipfeln der Zypressen nieder. Von den Felsenwänden kamen sie geflogen, ein schimmerndes Gewölk, das sich Accas Haupt umrauschend zu ihren Füßen niedersenkte. Auf Schultern und Armen saß das kecke Vogelvolk, die Brotsamen aus den geöffneten, rosigen Lippen naschend. Dann wurde Tullus eifersüchtig. Dann lachte Acca. Zuweilen zog das Mädchen den Träumer mit sich fort, tief in das Innere des Totenberges hinein. Die düsteren Gänge entlang, die engen Felsen stiegen empor, die sie kannten, wie die Gänge und Wege draußen im Hain. An allen den Gräbern und Grüften vorüber klommen sie hoch und höher, bis sie wieder hinauf an den Tag und auf den Gipfel gelangten. Auf seinem schmalen Rand dahinschreitend schienen sie zwischen Himmel und Erde zu schweben. Zu ihren Füßen ruhte das herrliche Meer, soweit sie blickten, in dunklem Purpur erstrahlend oder in hellem Silberglanz aufleuchtend, unübersehbar, unendlich, aus seinem heiligen Schoß die schöne Erde zur Sonne emporsendend und in seinen Abgrund den Himmel herabziehend mit aller seiner Wolkenpracht. Dann stand Acca auf der Klippe. Ihr weißes Kleid wehte um ihre winzigen bloßen Füße, es wehte um Stirn und Wangen ihr glänzendes Haar. Sie hob die Arme. Es war, als ob ihren Schultern Flügel entwachsen müssten und die kleine lichte Gestalt sich aufschwingen würde in den Himmel hinein. Waren die beiden in die blühende Tiefe zurückgekehrt, so war Tullus' Blick wieder beruhigt. Und dann wandte ihm die Freundin zum Lohn für seine freundliche Miene von ihren schönsten Blumen einen Kranz. Diesen setzte sie ihm auf, und wenn er sie zum Danke küssen wollte, entwand sie sich ihm. Er musste sie jagen und fangen und halten. Dann tönten die Stimmen der beiden Unschuldigen und Reinen fröhlich durch die wonnige Wildnis, mit den Vogelstimmen und dem Rauschen der Wogen sich mischend. Aber nicht immer gelang der jungen Sirene ihre Bestrickung. Zuweilen enteilte Tullus, wohin sie ihm nicht zu folgen vermochte. Er sprang in den Nachen und trieb mit raschen Schlägen vom Lande ab, taub für die süße, flehende Stimme, die vom Ufer her zu ihm drang, blind für die kleine, einsame Gestalt, für die ihm zuwehende Hand ihren bittenden, erhobenen Arm. Oft geschah es dann, dass Tullus im Nachen sich hinwarf und vollständig unbekümmert um Wind und Wellen dalag, zum Himmel aufblickend, der wie ein zweiter, blauender, strahlender Ozean über ihm flutete. Die junge Seele krank vor Sehnsucht nach einem unbekannten, aber göttlichen Glück, träumte der Knabe. Einmal war es ihm, als sähe er den Himmel offen. Alles war Glanz und Glorie, zwei leuchtende Gestalten schwebten empor, Acca und er. Es waren aber nur zwei zarte Wölkchen, die dem Abendrot zuwallten. Da sie in das goldene Licht eintauchten, lösten sie sich auf und zerrannen. Ende von Abschnitt 1 von Die Toteninsel von Richard Voss. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com Abschnitt 2 von Die Toteninsel von Richard Voss. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Die Toteninsel von Richard Voss. Abschnitt 2. Weil auf der Toteninsel beinahe alle Grabstätten gefüllt waren, kam von der Küste selten noch jemand herübergeschifft. Nur bisweilen erschien im Morgengrauen dieser und jener Trauernde, um an irgendeinem Gedächtnistage seinen Gestorbenen eine Tänie zu bringen und nach kurzem Aufenthalt wieder zu scheiden. Niemals kam jemand von den Ponza-Inseln herüber, deren Bewohner die nächsten Nachbarn der Leute auf dem Gräbereiland waren, denn dort lebten Verbannte, Feinde und Widersacher des Kaisers, welche der Herr der Welt nicht hatte töten lassen wollen und daher auf diese öden Klippen sandte, wo ihr Leben ein langsames Sterben war. So kam es, dass von der Sturmflut der Ereignisse und Dinge selten der Schall einer verrauschenden Woge zu den 5 Einsamen drang. Aber es befand sich unter ihnen keiner, der sich nach den brausenden Tönen des Lebens gesehnt hätte. Jeder Laut, der nicht von dem altgewohnten Liede der Wellen und Winde herrührte, gelte als Missklang in diese von den Vogelstimmen und dem Lachen Ackers durchtönte reine und schöne Welt. Friedlich spannen sich die Tage ab. Mutter Larina und Acca walteten sorgsam in den beiden Häusern. Der fromme Atinas diente mit alter Strenge den Göttern, von Jahr zu Jahr mehr in seinem Gemüt verdüstert, während der derbere und gutmütigere Daunus für Herd und Tisch bedacht war, wobei ihm Talus zur Hand gehen musste. Er tat es nicht allzu freundlich. Manchen Tagen befanden sich die beiden schon beim Morgengrauen auf dem Meere, aber anstatt dem Daunus zu helfen, das schwere Netz zu werfen, hockte Tullus im Nachen und schaute der Sonne zu, wie der große goldene Flammenball aus dem Purpurgewölk langsam und feierlich aufschwebte und die ersten Strahlen sich über die noch dunklen Wellen ergossen. Dann murrte der wackere Daunus: Aus dir wird dein Lebtag nichts, wozu du wohl auf der Welt bist? Das hätte Tullus selbst gern gewusst, da er es aber nicht wusste, überließe diese Sorge den Göttern. Eine noch unliebsamere Beschäftigung war dem Jüngling zu den Zeiten, wo der Thunfisch die Küsten entlangstrich, mit Daunus des Nachts auf den Fischfang auszuziehen. Alsdann flammte am Bug des Schiffes die Harzfackel. Daunus lehnte mit dem spitzen Dreizack über den Rand und traf mit sicherem Stoß den Thun in den fleischigen Rücken, worauf es zwischen Fischer und dem mächtigen verwundeten Tier häufig zu einem Kampf kam, bei dem in dem schwankenden Kahn auch der Mensch seines Lebens sich wehren musste. Bessere Zeit war im Frühling, wenn der Jüngling mit dem Alten die Klippe erstieg, um den von Afrika wiederkehrenden Wachteln Netze zu stellen. Von dem weiten Flug übers Meer zu Tode ermattet, ließen sich die heimkehrenden Vögel in Scharen auf den Felsen nieder. Eine leicht erjagte Beute, welche Larinas Vorratskammer füllte. War des Tages Arbeit vorüber, fand man sich beim Altar zusammen. An schönen Abenden, deren es auf dem seligen Eilande gar viele gab, ruhte man nach vollbrachtem Opfer am Ufer, angesichts der lang sich hinziehenden lateinischen Küste. Dann erzählte Atinas von dem göttlichen Helden Odysseus. Dort, wo jener Felsenthron dem Meere entstieg, waren die Gärten der argen und holdseligen Zauberin Circe. Und Atinas erzählte von dem unsterblichen Aeneas. An jenem Gestade der Insel gerade gegenüber war der Held mit den Seinen nach langer Irrfahrt gelandet. Damals war die Gegend dort drüben dunkle Waldung und schauervolle Wildnis, grenzenlose Steppe und Sumpf. Gen Antium zu erhob sich unweit des Meeres die Stadt des schönen Rutulla-Fürsten Turnus, mächtig ragend, von hochstämmigem Lorbeer beschattet, die Mauern der Stadt des greisen Königs Latinus, der den stammverwandten griechischen Fremdling gastlich empfing, diesem die Tochter, die liebliche Lavinia, zur Ehe gelobend. Heiß entbrannte zwischen Rutullern und Latinern der Kampf, dem von des Albanus Höhen die zornige Juno zuschaute. Dort ragte der Gipfel des heiligen Berges. In jenen Wäldern starb das herrliche Jünglingspaar Nisus und Euryalus, den Heldentod, sank der wonnige Pallas aus Todeswunden blutend auf die Blumen der Flur, beweint von Göttern und Menschen. Starren Auges schaute Tullus hinüber, wo so hehre Dinge geschehen waren. Ein Nebelstreif, versilbert durch Mondesglanz, säumte das Land. Aus dem Haupt des Albanus, der des Landes höchstes Heiligtum trug, stieg das sanft glühende Himmelslicht empor. Eine breite Strahlenbrücke führte von der Insel zur Küste hinüber, hätte Tullus sie beschreiben können. Leise erhob er sich und schlich davon in die Finsternis des heiligen Haines. Hier auf den Stufen des Altares, darauf das Opferfeuer verglühte, warf er sich nieder, seufzte, schluchzte, weinte. Schön war das Leben, denn Acca atmete es, aber noch schöner musste es sein, das Leben dahingeben zu können, zu sterben, ganz gleich um was, starb man nur den Tod eines Helden. Acca war dem Freunde nachgeschlichen. Sie kauerte neben ihm nieder, raunte ihm zu, tröstete ihn. Aber selbst Acca konnte nicht trösten. So geschah es manche Nacht. Daunus befand sich auf einer seiner gewöhnlichen Ausfahrten nach Antium, musste indessen jede Stunde zurückkehren. Es war Abend geworden, das Meer bewegt, der Himmel bewölkt, aber der Wind erwies sich dem Heimkehrenden günstig, so dass die Seinen sich um den einsamen Schiffer nicht zu sorgen brauchten. Da der Herbstabend kühl war, hatten sie sich in der Kammer des Athenas versammelt. Die dreiarmige Lampe brannte, auf dem Herde knisterte das Feuer, vor dem Fenster hing der bunte Teppich herab. Man hörte von fern das Rauschen des Windes in den Zypressen und das Meer an die Felsen rollen. Athenas erzählte von den Göttern, in deren urewiges Sein und Wesen sich der Priester mit immer mehr in sich steigender Inbrunst versenkte, eifrig bestrebt, in seinem Sohn den Göttern einen wahrhaft frommen Diener zu erziehen. Und das schien dem Vater zu gelingen, denn so wenig der junge Tullus von der Welt und dem Leben kannte, so gut Bescheid wusste er mit den Himmlischen, die er liebte, ehrte und fürchtete und die ihm überaus hehr und herrlich zu sein schien. Dann vernahmen sie den lauten Ruf des heimgekehrten Daunus. Larina und Tullus standen auf und gingen hinaus. Der Nachen musste ans Land gezogen und die Ladung in den Kammern geborgen werden. Das war bald geschehen. Nach einer Stunde saßen alle beim Herdfeuer. Daunus labte sich am Wein und sprach kräftig den warmen Ölkuchen und den gebratenen Fischen zu, die seine Hausfrau ihm bereitet hatte. Gegen alle Gewohnheit war der Gute, der sich sonst seiner Rettung aus den Gefahren der Welt und der Bergung im sicheren Hafen mit lautem Behagen erfreute, dieses Mal seltsam verdüstert und in sich gekehrt. Man bestürmte ihn mit Fragen. Wie war es in Antium gewesen? Was hatte er vom Kaiser gehört? Welche Neuigkeiten über den Brand von Rom, der immer noch in den Gemütern lebte? Hatte es sich bestätigt, dass der Kaiser purpurbekleidet, lorbeergekrönt, in einem von 12 weißen Rossen gezogenen goldenen Wagen nach seiner Vaterstadt gekommen war, um im Theater vor dem Volk der Antiaten zu singen und sich am nächsten Tag auf dem Forum als höchsten Gott ausrufen und anbeten zu lassen? Nun ja, bestätigt hatte sich die Kunde. Athenas fuhr wild in die Höhe, aber Daunus blieb wortkarg. Endlich schmeichelte es Acca aus ihrem Vater heraus. Was soll mir geschehen sein? Geärgert hab ich mich. Denkt euch, da gibt es jetzt Menschen, die behaupten, unsere Götter wären nicht Götter. Es gäbe überhaupt keine Götter. Es habe niemals Götter gegeben. Solche Bestien. Sie verkünden einen anderen Gott, den sie Jesus nennen und der aus der asiatischen Stadt Nazareth ist. Kann man sich solches vorstellen? Diesen Jesus von Nazareth haben die Juden, als Tiberius Kaiser war, unter dem Statthalter Pilatus in unserer Provinz Judäa gekreuzigt. Der soll nun ein Gott sein. Athenas war aufgesprungen, mit heiserer Stimme stieß er hervor. Wie sagtest du, Daunus? Unsere Götter wären nicht Götter, es gibt Leute, die solches auf der Straße ausrufen und die von dem Grimm der Götter nicht zermalmt werden? Sie leugnen Jupiter und predigen von einem Gott Jesus, der unter Kaiser Tiberius gekreuzigt ward? Ei, Daunus, ein Toter soll ein Gott sein und unsere Unsterblichen sollen niemals gelebt haben? Mein wackerer Daunus, welcher laurentinische Aesop hat dir in Antium Fabeln erzählt? Auch Larina schüttelte den Kopf über ihren Hausherrn, der solche Geschichten mitbrachte. Die Götter waren nicht Götter? Hatte man jemals so etwas gehört? Besorgt beobachtete die verständige Frau den Gatten, ob nicht etwa der Trank des Bacchus aus ihm rede. Doch schien jener gütige Himmlische dem wackern Mann gänzlich ferngeblieben zu sein. Mit stummen Schrecken blickten Acca und Tullus einander an. Es sollte keine Götter geben? Der Jüngling war erblaßt. Er musste an den neuen Gott denken, der wie ein Mensch gestorben war. Die Götter Roms starben nicht. Nun erzählte Daunus, und wenn er nichts mehr wusste, wiederholte er das Gesagte. Atemlos lauschten sie auf seine verworrenen Reden, Athenas mit einem Ausdruck in seinem mächtigen Antlitz, dass sein Sohn voller Scheu zu ihm hinübersah. Daunus berichtete, wie die Nazarener, so nannten sie sich nach ihrem Herrn, den neuen Gott begeistert verkündeten, wie sie die alten Götter lästerten, wie sie von den ergrimmten Römern sich töten ließen, wie sie sterbend voller Glückseligkeit waren, denn ihr Tod vereinte sie mit ihrem gestorbenen Unsterblichen. Mit eigenen Augen hatte Daunus in Antium solche Nazarener erblickt. Sie sahen ganz aus wie andere Menschen, kleideten sich auch so, hielten sich still und grüßten sich mit einem besonderen feierlichen Gruße. Daunus schloss seine Rede, und das Ärgste ist, dass dieser Gott Jesus eines Zimmerers Sohn gewesen sein soll, wäre er doch Kaiser gewesen. Aber da stieß Athenas der in düsterem Schweigen und halber Entgeisterung dagesessen hatte, einen Seufzer aus, so laut und schmerzlich, dass es wie ein Stöhnen klang, und der Priester gedachte des Kaisers, der, nachdem er öffentlich vor allem Volke als Schauspieler, Sänger und Rosselenker aufgetreten war, sich als höchste Gottheit hatte ausrufen lassen. Und auch das hatten die Götter geduldet. Dies bedenkend schämte sich Athenas über die Schmach, welche die Unsterblichen sich selbst zugefügt hatten. Bis spät in die Nacht hinein blieben die Freunde beisammen. Der Wind legte sich, die Wolken verzogen sich, der Insel gegenüber stand am Himmel ein kleiner leuchtender Streifen, der junge Mond. Es war, als wäre das Firmament aufgerissen und Glanzquelle hervor. Athenas erhob sich und sprach feierlich: Lasst uns den Göttern ein Opfer bringen. Er verließ die Kammer. Acca füllte die Opferschale, Tullus hoste die Spezereien und alle begaben sich zum Altar. Als die Flammen stiegen, hob Athenas die Schale: Euch, die ihr ewig seid! Und er sprengte den heiligen Wein. Trübe Tage folgten jener Nacht. Das Gemüt des Athenas blieb verdüstert, und es stürmte in der Seele des festen und sicheren Mannes. Er trug sich mit schweren Gedanken, verbrachte die Tage in der Tiefe des Haines, sogar den geliebten Sohn meidend, dessen Geist er nach seinem Geist gebildet und mit dessen Leben sich dereinst das seines Vaters erfüllen sollte. So oft er jetzt seines priesterlichen Amtes waltete, spendete er das Opfer den ewigen Göttern, jenen Herrlichen und Heeren, die da waren, die da sind und die da sein werden. Wochen verstrichen. Der Herbst brachte die Regenzeit. Unaufhörlich strömte es hernieder. Dichte, graue Wolkenschleier umhüllten das Eiland. Weder Sonne noch Mond waren zu erblicken. Die ganze Welt schien in Dunst und Geriesel sich auflösen zu wollen. In den Zypressen stöhnte der Wind. Er beugte die Wipfel, brach die Blütenzweige der Büsche und trieb Schwärme bunter Blätter in die Luft. Die aufgewühlten Wogen peitschten die Klippen, der Fels erbebte vom Anprall der wilden Flut, die Brandung stritt mit dem Sturm, wessen Stimme am grimmigsten zu toben vermöchte. Auf den Seelen der Inselbewohner lastete der graue Himmel, als wäre er der Deckel eines Sarges, der über ihn, den Lebendigen und Atmenden, geschlossen würde. Tullus schlich blass und stumm umher, als wandle er im Schlafe, aus dem selbst Accas Zauberstimme ihn nicht zu wecken vermochte. Zuweilen konnte man ihn starr vor sich hinschauen sehen und dabei die Worte murmeln hören: Euch, ihr ewigen Götter! Eines Abends trat Athenas in die Kammer der Freunde. Indem er es vermied, seinen Sohn, der sich gerade bei Daunus und Larina befand, anzusehen, sprach der Priester mit rauer Stimme zu dem Gefährten: Morgen gibt es einen freundlichen Tag, der Regen hat aufgehört und der Wind ist umgeschlagen, das Meer beruhigt sich über Nacht. Getrautest du dir wohl, morgen nach Antium hinüberzuschiffen? Wir haben noch Mehl genug, Wein und Öl reichen auch wohl für eine Woche. Es ist dieses Mal nicht, um Mehl und Wein zu holen, dass du nach Antium sollst. Verwundert blickte Daunus auf. Weshalb sonst? Du sollst mich hinüberbringen. Dich, Athenas, du willst nach Antium? So sagt ich. Aber was willst du dort? Tullus stand leise auf und trat zu seinem Vater. Ja, was willst du eigentlich in der Stadt? Fragte mit besorgtem Gesicht jetzt auch Larina. Du gehst ja niemals hinüber, es werden 10 Jahre und länger her sein, dass du zuletzt in Antium gewesen bist. Was willst du dort? In Antium? Nichts. Wie? Ich will nach Rom. Nach Rom! Alle 4 riefen es aus. Die beiden Alten erschraken. Acca tat einen leisen Schrei, denn Tullus schwermütiges Gesicht erhellte sich, und er hatte den Ausruf mit ersticktem Jubel getan. Athenas runzelte die Stirn. Nun ja, ich will nach Rom. Was ist da weiter? Ich muss selbst sehen, selbst hören, das von den Nazarenern. Es lässt mir keine Ruhe. Ich halte es hier nicht länger aus. Genug, ich gehe morgen fort. Bis zum Frühling bin ich wieder zurück. Was willst du, Tullus? Athenas wusste sehr wohl, was der Jüngling wollte. Bevor dieser indessen seine Bitte stammeln konnte, vernichtete er ihm jede Hoffnung auf Erfüllung derselben. Du bleibst hier, gebot Athenas. Was wolltest du in Rom? Das ist nichts für einen Knaben wie du. Das ist eine Stadt, die den Menschen vergiftet und verdirbt an Leib und Seele. Still, bitte mich nicht, genug. Du bleibst bei Daunus und Larina und bei Acca. Athenas sah sie an. Sie stand da, immer noch zitternd von dem gewaltigen Schrecken, aber mit einem Antlitz, das von der holdesten Freude verklärt ward. Tullus musste da bleiben, bei ihr. Athenas nickte ihr zu und lächelte. Bei den ewigen Göttern der finstere Athenas lächelte. Da erglühte Acca über und über. Am nächsten Morgen, Vor Aufgang der Sonne war der Nachen zur Abfahrt gerüstet. In tiefer Bewegung schloss Atinas seinen Sohn in die Arme, den Jüngling mit feierlichem Segen unter dem Schutz der Ewigen stellend, den er vorher zum letzten Male am Altare geopfert hatte. Noch lange sahen die Zurückbleibenden die hohe Gestalt im Nachen aufrecht stehen und ihnen zuwinken. Dann tauchte das Fahrzeug in den Glanz des jungen Tages, in dessen Strahlen es ihren Blicken entschwand. Tullus war zumute, als könnte keine Woge ihm den Vater zurückbringen. Keine Kunde drang von Atinas nach dem Eilande hin. Aber obgleich der opfernde Priester fehlte, wurde nach gewohnter Weise jeden Morgen und jeden Abend am Altar den himmlischen gespendet. Euch, ihr ewigen Götter! Es war Tullus, der, während Daunus das Opfer darbrachte, diese feierlichen Worte sprach. Auf der Insel befand sich eine Bildsäule des Jupiter. Die herrliche Marmorgestalt, von einem griechischen Künstler gebildet, stand unweit des Altars an einem Ort, wo das ganze Jahr über Rosen in solcher Fülle blühten, dass es aussah, als lägen zwischen den dunklen Zypressen scharlachrote Teppiche gebreitet und rosige Schleier gehäuft. Die schönste Ranke, daran vor Blüten keine Blätter zu sehen waren, hatte sich um den Sockel der Bildsäule geschlungen und höher um den in unsterblicher Schönheit strahlenden Leib bis zum Haupte des Donnerers empor, ihm einen Kranz von Rosen auf die Stirne drückend. Der heimliche Winkel war, von Kinderzeiten an, der Lieblingsaufenthalt des jungen Paares gewesen. Zu Füßen des Gottes hatten die beiden ihre ersten Spiele gespielt, und es war dabei das schöne Marmorbild, das mit göttlichem Lächeln auf die Kleinen niederblickte, der dritte im Bunde gewesen. In späteren Zeiten hatte Tullus manchen halben Tag vor der Jupiterstatue verträumt, glühende Sehnsucht nach einem zukünftigen Leben voll großer Taten in der Seele. Jetzt nun, nach der Abreise des Atinas, brachte er von neuem die Stunden unter dem Bildwerk zu, während er in den Anblick des hellenischen Gottes versunken war, kam dem Jüngling die Absicht jener Nazarener, so viel Majestät und Größe zu leugnen, mehr und mehr als sein Frevel vor, für den alle Qualen des Todes nicht Strafe genug waren. Pochenden Herzens gedachte er in solchen Stunden seines herrlichen Vaters, der sich in Rom sicher an der Verfolgung der Nazarener beteiligte, für die Alten, die unsterblichen und ewigen Götter Großes vollbringend. Mit tränenheißen Schmerzes in den Augen fühlte er seine Nichtigkeit und dass er hatte zurückbleiben müssen, anstatt an seines Vaters Seite dessen glorreiche Taten zu teilen. Als der Jüngling das hehre Bild des höchsten Gottes anschaute, stieg in seiner Seele eine andere Gestalt auf, die eines Menschen, dessen gemarterter Leib an einem Kreuze hing. Jesus von Nazareth, der neue Gott. Ein gekreuzigter Mensch, ein Gott. Ein Toter, ein Unsterblicher. Tullus hasste und verabscheute den Leichnam, der ewig sein sollte. Ende von Abschnitt 2 von Die Toteninsel von Richard Voss. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.prowings.com Abschnitt 3 von Die Toteninsel von Richard Voss. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Die Toteninsel von Richard Voss. Abschnitt 3. Wieder einmal war Daunus nach Antium hinübergeschifft. Tullus hatte ihn durchaus begleiten wollen, hatte beinahe mit Gewalt verhindert werden müssen, denn Daunus hatte dem Atinas gelobt, seinen Sohn der Küste fernzuhalten. Die Nachrichten, welche er über die Nazarener zurückbrachte, waren nicht danach angetan, die Gemüter zu beruhigen. Laut und lauter erhoben die Jünger des neuen Gottes ihre Stimmen. Offen schmähten sie die Ewigen als ungöttlich und gar nicht seiend. Triumphierend erlitten sie Verfolgung, Marter und Tod. Ihre Zahl wuchs und wuchs. Dann war lange Zeit der Verkehr mit dem Festlande unterbrochen. Winterstürme umbrausten die Insel. Endlich kam der Frühling. Es war, als ob die Schwingen einer Gottheit im Vorüberranschen den Felsen im Meere berührt hätten. Unter den Zypressen erblühte über Nacht ein Teppich von weißen und gelben Krokus. In den Gebüschen dufteten die Veilchen, Die öden Klippen bedeckten sich mit Anemonen und Tazetten, und neben den Myrtensträuchern öffneten die Blumen des schönen Narzissus ihre duftenden Kelche. In Schwärmen kamen Amseln und Nachtigallen und erfüllten den Hain mit Gesang. Es war ein Getön, als hätten die Zweige Stimmen und Wohllaut empfangen. Gleich Strahlen durchschossen die Blaudrosseln die sonnigen Lüfte. In den von Schmetterlingen umschwärmten Blumendickichten nisteten zahllose Ringeltauben und um die Wipfel der Zypressen schwirrten die Turteltauben. Halbe Tage lang lag Tullus am Strande, hörte die Wogen rauschen, sah die Wolken über sich ziehen und starrte in die glanzvolle Meeresweite hinaus, hinüber zu dem langen leuchtenden Streifen der lateinischen Küste. Es war in diesen Tagen, dass der Jüngling sich wie sterbend fühlte vor Sehnsucht. Akka saß am mütterlichen Webstuhl, das Schifflein weniger eifrig als sonst durch die Fäden werfend. Sorgend gedachte sie des dunklen Wesens ihres lieben Freundes und fühlte sich so sehr kummerbeladen, dass ihr häufig beide Arme wie in tiefer Ermattung am Leibe herabsanken. Die Sonne ging unter in den purpurnen Fluten, und die Glorie des Abendrotes verklärte den Webstuhl, die junge Gestalt des einsam in Trauer dasitzenden, reizenden Kindes. Was war nur mit ihm? Er wollte fort, und fort musste er, sonst verkam er. Sie kannte ihn, lange ertrug er's nicht mehr. Dann ging er fort, in aller Heimlichkeit, ohne ihr Lebwohl zu sagen. Er folgte seinem Vater, er ging nach Rom, in die ungeheure Stadt, wo Gefahren ihm drohten, wo niemand bei ihm war, ihn vor dem Verderben zu schützen, denn sie kannte ihn. Was wollte er in Rom? Seinem Vater helfen, die Nazarener zu verfolgen? Er hasste sie. Acca verstand nicht, wie der Mensch hassen konnte. Leise trat Tullus in die Kammer und sah zu der verklärten, lieben Gestalt hinüber, lange und unverwandt. Aufschauend begegneten sich ihre Blicke. Da wußte sie es, sie wußte es gleich. Er ging fort, diese Nacht noch, ohne von ihr Abschied zu nehmen. Sie erhob sich, ging langsam auf ihn zu, stand und sah ihm tief in die Augen. »Ich gehe mit dir.« Tullus erbebte. »Ich gehe nicht fort. Du gehst nach Antium und weiter, bis nach Rom, diese Nacht noch. Acca!« »Es wird meine Eltern sehr bekümmern, aber ich kann ihnen nicht helfen.« Noch einmal versicherte Tullus, »was fällt dir ein, ich bleibe hier.« Ihren leuchtenden Blick, von seinem bleichen Gesicht nicht abwendend, lächelte sie ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Da stürzten ihm die Tränen aus den Augen, laut schluchzte er auf. »Ich weiß ja auch nicht, was es ist,« stammelte er, »aber ich sehne mich so. Ach, Acca, Acca, Acca, wie ich mich sehne.« Sie umschlang ihn mit beiden Armen, drückte sein Haupt an ihre Brust und flüsterte ihm zu, »wo du bist, muss ich sein. Kannst du dir denken, dass es anders geschehen könnte?« Er konnte es sich nicht denken, so gestand er ihr denn alles, und sie tröstete ihn. Darauf küssten sie sich, unschuldig wie Kinder, die sich gezankt haben und sich wieder versöhnen. Heilige Frühe wehte um die Stirnen der beiden Flüchtlinge. Die ganze Nacht hatten sie mit günstigem Winde gesegelt und trieben nun beim aufglühenden Tageslicht der Küste zu, deren Herrlichkeiten ihnen bereits dicht vor Augen lagen. Voller Entzücken sah Tullus die Menge der Paläste, der Basiliken, Thermen und Amphitheater. Er sah den Strand, soweit seine Blicke schweiften, dicht besetzt mit Landhäusern, Portiken und Heiligtümern. Acca schaute nicht vorwärts, sondern zurück, wo an dem lichten Horizont ein Wölklein zu schwimmen schien, die verlassene Heimat. Doch so oft Tullus mit seinem Ausbruch des Jubels sich nach ihr umwendete, bog sie hastig das Köpfchen und teilte sein Staunen über alles, was er erblickte. »Das ist die Welt, Acca. Sieh, wie groß, wie schön. Hier sind die Götter, die sie leugnen wollen.« Und nach einer Weile, leise, mit bebender Stimme, »bist du glücklich, Acca?« Sie nickte ihm zu. »Ich bin glücklich, Tullus.« Trotz dieser Versicherung glaubte er, sie trösten zu müssen. »Sie werden nicht allzu sehr um dich besorgt sein, wissen sie doch, dass du bei mir bist. Was sollte dir da geschehen können? Siehst du nun ein, wie unnütz du dich quälst? Mutter Larina wird jammern und Vater Daunus schelten, nicht allzu sehr. Sie werden sich gewiss denken können, wie alles gekommen ist, dass ich fort wollte, dass du mich nicht zurückhalten konntest und dass du dann natürlich mit mir fort bist. Es war wirklich ganz natürlich, dass du mich nicht allein gehen ließest. Sicher werden sie das einsehen. Sie haben uns wie Gefangene gehalten. Ich wäre beinahe gestorben. Wenn man jung ist und auf einer Klippe lebt und die Welt jeden Tag vor Augen hat und doch nicht hin kann, und wenn man fühlt, wie man zu etwas Besserem taugt, zu etwas Größerem, wenn man etwas tun will, etwas tun muss. Ach, Acca, Acca, mir ist so wohl, ich fühle mich so frei, so stark, so, ich kann es nicht sagen, aber die Götter wissen es. Sieh nur die Herrlichkeit. Ist es denn möglich, dass die Welt so groß, dass sie so schön ist? Sei glücklich, wir wollen glücklich sein. Sie nickte ihm wieder zu. Das wollen wir. Eine Weile schwiegen sie. Dann flüsterte Tullus die zarte Gestalt seiner Gefährtin mit scheuem Blicke streifend. Acca. Ja? Du bist doch nicht bang? Wovor sollte mir bang sein? Vor der Stadt, vor den Menschen, vor Rom, vor der Welt. Aber du hast ganz recht. Wovor sollte dir bang sein? Sind doch die Götter bei uns. Acca wendete sich ab. Ob wir wohl einen Nazarener zu sehen bekommen? Sogleich verfinsterte sich des Jünglings Gesicht. Er presste die Lippen zusammen und murmelte, ich hasse sie. Acca wollte ihn bitten, das nicht zu tun. Tullus schaute aber so finster drein und hatte eine so feindselige Miene, dass sie schwieg. Bereits befand sich das Boot mitten im Gewühl des Hafens, doch achtete niemand der beiden. Tullus ermahnte, du darfst dich nicht fürchten, ich beschütze dich, so soll niemand wagen, dich anzurühren. Sieh nur recht mutig drein und kehre dich nicht an das Geschrei, ich habe es mir viel schlimmer gedacht. Sobald wir gelandet sind, suche ich einen Schiffer, der mit dem Nachen zur Insel zurückrudert. Dein Vater wird froh sein, das Boot wieder zu haben und den Mann gewiss für die Fahrt bezahlen. Das müssen wir ihm sagen, verstehst du? Ich werde schon alles besorgen, fürchte dich nur nicht. Du bist ganz bleich. Gewiss hungert dich. Wie gut, dass wir Geld haben. Dafür können wir uns kaufen, was wir wollen. Es wird herrlich sein. Nun sind wir da, die Götter werden mit uns sein. Es währte einige Zeit, bis sie ans Ufer kamen. Der Nachen erhielt von allen Seiten Stöße, von allen Seiten wurde der junge Fährmann angeschrien, doch schließlich gewannen sie festen Boden unter den Füßen. Schwindelig von der langen Fahrt stieg Acca ans Land. Tullus fasste sie bei der Hand und schickte sich an, einen Schiffer zu suchen, dem er das Boot für die Insel übergeben konnte. Die Sache war bald erledigt, der Mann, den Tullus deswegen ansprach, zeigte sich sofort geneigt, gleich am Abend wollte er aufbrechen. Mit stockender Stimme bat Acca den Boten, an die Eltern Grüße auszurichten und ihnen zu sagen, dass, nein, nur grüßen sollte er Vater und Mutter vielmals grüßen. Der Mann versprach es zu tun. Die Menschen waren doch viel freundlicher und hilfreicher, als die jungen Leute geglaubt hatten, und beide fühlten sich von froher Hoffnung beseelt. Wie von einer Last befreit, nahmen sie von dem gefälligen Antiaten Abschied, sich Hand in Hand in das Gewühl der großen und prächtigen Stadt begebend, zunächst, um bei anderen freundlichen Menschen ihren Hunger zu stillen. Es schmeckte prächtig. Sie genossen weißes Brot und heißen, mit Gewürzen bereiteten, mit Honig versüßten Wein. Auch für ihre Wanderschaft kauften sie ein. Neu gestärkt fragten sie nach dem nächsten Wege nach Rom. Zuerst sollten sie die Via Severiana gehen, welche längs der Küste hinführte, und sodann die Straße nach Andea einschlagen. Tullus wollte, ehe sie Antium verließen, die Tempel der höchsten Götter besuchen, aber Acca bat ihn inständigst, sogleich aufzubrechen, damit sie bald nach Rom und zu Vater Antinas gelang. Seiner Gefährtin zuliebe züngelte der Jüngling sein ungestümes Verlangen, doch waren sie bereits müde vom Schauen und Staunen, als sie sich noch in den Straßen Antiums befanden. Schon seit Stunden wanderten sie und immer noch schien die Stadt kein Ende zu nehmen, denn immer noch schritten sie zwischen herrlichen Bauwerken dahin und hatten Mühe, den Wagen und Fußgängern auszuweichen. Aber als Tullus sich erkundigte, ob Antium noch nicht bald ein Ende nehme, hörten sie, dass sie die Stadt bereits gute 5 Meilen hinter sich hatten. Sie sprachen unterwegs nicht viel. Von Zeit zu Zeit fragte Tullus seine Gefährtin mit leiser Stimme, »Bist du glücklich?« Diese erwiderte jedes Mal ebenso leise, »Ich bin glücklich.« Ihre Hände behielten sie fest ineinander geschlossen. Tullus kam vor Aufregung nicht dazu, seine Müdigkeit zu fühlen. Er drängte vorwärts und vorwärts. Plötzlich wankte Acca, und sie wäre hingesunken, hätte Tullus sie nicht schnell mit beiden Armen umfasst und gehalten. Er führte sie vom Wege ab, in einen Pinienwald, wo sie sich rasch erholte und nun gleich weiter wollte. Besorgt spähte Tullus in ihr bleiches Gesichtchen, doch sie plauderte und scherzte, so dass er sich überreden ließ. Sie fühle sich ganz kräftig und wohl. Bis Ardea, der uralten, einst mächtigen Stadt des Rutula-Fürsten Turnus, setzten sie ihre Wanderung fort. Dann bat Tullus einen Landmann, der in seinem Karren nach Rom fuhr, sie beide mitzunehmen. Ja, wenn sie ihn bezahlen könnten, meinte der Mann. Er ließ sie erst aufsteigen, nachdem Tullus ihm das Geld, fast den ganzen Rest seiner Barschaft, eingehändigt hatte. Jetzt ward es herrlich. Der Bauer bereitete aus seinem Mantel einen bequemen Sitz für Acca, von dem sie über die niedrige Brüstung des Karrens nach beiden Seiten hin frei ausschauen konnte. Tullus stand neben ihr, ließ sich von ihrem Wagenlenker alles zeigen und nennen, so viel der Mann wusste, und berichtete das Erfahrene der Freundin. Jener langgestreckte, ganz mit Landhäusern bedeckte Bergrücken war Tusculum, die Stadt des Sohnes des Odysseus, welchen die goldlockige Zauberin Circe dem Helden geboren hatte. Weiterhin unterhalb des Tempels des Jupiters auf dem Gipfel des Albanus dunkelte der Hain der Ferentina, dieser herrliche, hochheilige Wald, in dem vor Zeiten die Städte des Lateinischen Bundes an der Quelle der Göttin zum großen Völkerrate sich zusammenfanden und die höchsten Feste des Landes begingen, dort drüben die Stätte, an welcher hoch über dem blauenden See einst Alba Longa gelegen, die Wiege Roms, das seine Mutterstadt dem Erdboden gleichgemacht hatte. Seht, das Landhaus des Helden Pompeius leuchtete herüber nicht als Palast erscheinend, sondern als eine Stadt von Palästen. Dann Arikia, an der Stelle erbaut, wo des Theseus Sohn, der herrliche Hippolyt, von Rossen zu Tode geschleift ward. Jetzt die Waldung, die den strahlenden Spiegel Dianas umschattet, in deren Heiligtum der von den Furien verfolgte Orest das auf Tauris gerichtete Götterbild barg. Tibur müsst ihr noch sehen, das hochragende, herrliche. Von den elyseischen Höhen der Sabine glänzt es herüber, dort die Felsenberge des hehren Praeneste, und dort nichts mehr, nichts mehr. Der Bauer erzählte. Der Cäsar ist jetzt in Rom, das ist einer, ein Gott ist's, Gott Nero, solch ein Gott. Nun, was geht's mich an? Ich hab meine Hütte, mein Feld, mein Weib und meine Kinder in Laurentum drüben. Warum soll der Kaiser kein Gott sein? Der Caligula war auch einer und das Pferd des Caligula war auch einer. Und ein Gott könnte des Nero Hund und des Nero Pfau und des Nero Katze sein. Warum nicht? Gott Nero behüte uns. Ich sage, das ist einer, so einer wie der. Der bringt Geld unter die Leute, sein neues Haus geht vom Palatin über den Quirinal und Viminal. Warum soll's nicht? Wenn so ein Gott ein neues Haus haben will, so baut er sich's eben. Es heißt, sogar die Straßen in dem römischen Haus wären mit Gold und Perlen gepflastert. Was geht's mich an? Wenn dabei nur Geld unter die Leute kommt, es lebe Gott Nero. Habt ihr schon gehört, sie wissen jetzt, wer damals die Stadt angesteckt hat. Wer war's? Die Nazarener. Jupiter vernichte sie. »Nu ja, sie sollen nichts auf die alten Götter geben, sie sollen einen neuen Gott gefunden haben. Was geht's mich an? Wenn der Cäsar stirbt, bekommen wir auch wieder einen neuen Gott. Ein neuer Gott bringt Geld unter die Leute. Die Nazarener sind arme Schlucker. Das mag ein rechter Gott sein, den die haben. Nun, was geht's mich an? Ich hab mein Feld, meine Hütte, mein Weib und meine Kinder in Laurentum drüben. Da ist die Stadt.« »Acca, da ist Rom, Acca, Acca!« Sie stand auf, hielt sich an ihm fest und schaute mit ihm hinüber. Ein Häusermeer, unabsehbar, unendlich. Auf den Tempeln und Palästen, welche die Hügel krönten, lag die Glut der Abendsonne. Es leuchtete und lohte, als ob Rom zum zweiten Mal in Flammen stünde, als ob goldene Strahlen über die Stadt hinfluteten. Dort ragte der Kaiserpalast, ein Olymp. Jenseit des Stroms auf dem Janiculus, die Kaisergärten, ein Elysium. Ein zarter, schimmernder Dunst schwebte über der ungeheuren Stadt, als würde auf 1000 Altären 1000 Gottheiten geopfert. Die beiden schauten und wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie glaubten zu träumen. Die Stimme ihres Wagenlenkers rief sie wieder ins Leben zurück. »He, ihr, was wollt ihr eigentlich in der Stadt? Zwei solche Vögelchen.« Tullus fand auf diese Frage nicht gleich eine Antwort. Der Bauer murmelte verdrießlich, »Nun, was geht's mich an? Ich meine nur. Nehmt euch vor der Stadt in Acht. Das meine ich, obgleich's mich nichts angeht. Ihr seid ein hübsches Paar, noch blutjung. Hättet auch noch ein Jährchen warten können, ehe ihr Mann und Frau wurdet. Juno, die reinen Kinder, seht nur zu, dass ihr bald zu einem Stücklein Feld kommt, mit einer Hütte drauf und Kinder darin. Das ist am besten. Und je weiter entfernt von der Stadt, umso besser. Recht weit fort von der Stadt. Das ist am allerbesten. Nun, was geht's mich an?« Hier ist das Haus meines Herrn, hier müsst ihr absteigen. Die Götter seien mit euch, die Alten und die Neuen, man muss es mit allen halten. Der Karren hielt. Die beiden stiegen herab, schweigend, ohne ihrem freundlichen Lenker ein Wort des Dankes und des Lebewohls zu sagen. Sie gingen fort, immer noch stumm, mit gesenkten Augen und sich nicht mehr bei der Hand haltend. Sie wussten selbst nicht, wie sie dazu gekommen waren. Auf einmal merkten sie, dass sie von der Landstraße abgewichen und sich auf einem einsamen, mit Gras und Blumen überwachsenen Wege befanden. Zwischen silbergrauem, gelbblütigen Fenchel und dunklen Akanthus wucherten üppig Asphodelen und die blassen schönen Blumen der Aaronswurzel. Den Epichüberhang der Hecke durchrankte buntes Caprifolium. Schlehen und Goldregen blühten. Die stumme Acca pflückte sich den Mantel voller Blumen, dass sie mit ihrem lichten Haar und den strahlenden Augen der Tochter des Ceres glich, welche blütenspendend über die Flur schreitet. Kein Auge wandte Tullus von der schlanken, ihm vorauseilenden Gestalt, die ihm plötzlich wundersam verwandelt deuchte. Zum ersten Mal gewährte er ihren schwebenden Gang, gewährte, mit welcher Anmut sie das Köpfchen trug und die Arme bewegte, wie strahlend ihr Blick, wie lieblich ihr junger Mund. Aber zugleich erschien ihm die Gefährtin geweiht und heilig, ein göttliches Wesen, das keine irdische Haut berühren durfte. Wenn ihr Gewand ihn streifte, überliefen Schauer den Jüngling. Auch fühlte er sich wie durch Zauber ein anderer geworden. Ein wütender Schmerz bebte in ihm auf, eine unsägliche Wonne. Ihm war es, als zersprengte es seine Brust, als müsste er ersticken. Er dachte nicht daran, dass er in Rom war, sondern dass er bei Acca weilte. Er sehnte sich nicht mehr nach Heldentaten. Sein einziges Verlangen war, immerfort bei Acca sein zu dürfen, an ihrer Seite, so wie heute, in den Glanz des Sonnenuntergangs hineinzuwallen, weiter und weiter. Über ihnen war der Himmel Glanz und Glorie. Durch die Blütenmauern schritten sie hinein in die flammende Abendröte. Es begann zu dämmern. Schleiern woben sich um den Glanz, verhüllten die himmlischen Flammen, erstickten sie. Schatten stiegen auf. Sie wuchsen und wuchsen. Aber schon erglänzten die Sterne, es war wie in einem Mysterium. Die Nacht brach an, eine Frühlingsnacht voll balsamischen Wohlgeruches, voll Sternenglanz und geheimnisvoller Stimmen. Sie gelangten auf eine weite Wiese, weiß von Narzissen. Ein Bach durchfloß die Flur, die Ufer mit einem dichten Kranz heller Lilien besäumt. Nirgends war ein Haus, nirgends ein Mensch zu sehen. Inmitten der lichten Weite ruhte ein großer schwarzer Schatten gleich einer dunklen Insel in einem Blumenmeer. Eine breite Spur von zerknickten Stängeln, zertretenen Blüten hinter sich lassend, schritten sie darauf zu. Über Rom schwebte ein fahler Schein. Einem düstern Gewölke ähnlich lagerte das nächtliche Gebirg über dem Lande. Wohin gehen wir? Wohin die Götter uns führen? Fürchtest du dich? Nein, nein. Morgen sind wir in Rom, morgen finden wir meinen Vater, morgen, Acca. Was mochte es sein, das der nächste Tag bringen würde? Es war Tullus, als müsste etwas Großes, Ungeheures geschehen, etwas, danach sie beide nicht länger würden leben können. Doch was es auch sein mochte, es wurde ihnen von den Göttern gesendet. Der mächtige Schatten erwies sich als eine Waldung hoher, dicht belaubter Steineichen. Am Rande des Haines stehend, schauten sie vor sich in eine weit klaffende Höhle. Tullus sagte, »Bleibe hier, ich will hinein und sehen, was drinnen ist.« Aber Acca fasste seinen Arm und drängte sich an ihn. So schritten sie denn zusammen in das Dunkel. Als ihre Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten, fanden sie, dass der Hain voller Grotten und Höhlen war, die tief in das Innere der Erde hinabzuführen schienen. Tullus wollte an der unheimlichen Stätte nicht bleiben, aber Acca war zu sehr ermattet. So riefen sie denn die Ewigen zu ihrem Schutze an. Acca begab sich in eine der natürlichen Felsenhallen und Tullus lagerte sich am Eingange nieder, entschlossen, kein Auge zuzutun und den Schlaf der Geliebten zu bewachen. Um noch einmal ihre liebe Stimme zu hören, rief er leise in die Grotte hinein. »Acca, bist du glücklich?« »Glücklich«, tönte es zurück, wie der zitternde Widerhall seiner eigenen Stimme. Ende von Abschnitt 3 von Die Toteninsel von Richard Voss. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com Abschnitt 4 von Die Toteninsel von Richard Voss. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Die Toteninsel von Richard Voss. Abschnitt 4. Trotz seiner guten Vorsätze schlief Tullus bald ein. Ihm träumte. Ein Kreuz ragte auf. An dem Kreuzesstamm hing, mit eisernen Banden festgeschmiedet, ein sterbender Mensch, von dessen Haupt heller Schein ausging. Unter dem Kreuz stand Akka mit einem Antlitz, darauf von den Strahlen, die um des sterbenden Antlitz flossen, ein heller Glanz fiel. Akka winkte ihm, näher zu treten. Tullus aber sprach, es ist ja der Gott aus Nazareth. Doch Akka fuhr fort zu winken, und das Licht, welches sie verklärte, wurde immer leuchtender, daß schließlich ihre ganze Gestalt erstrahlte. Sie winkte, lockte und lächelte so lange, bis Tullus zu ihr kam und mit ihr zusammen unter dem Kreuze stand, dessen Schein nun auch ihn überflutete. Da hörte er Akka flüstern, »Bist du glücklich, Tullus?« Und Tullus hörte sich antworten, »Ich bin glücklich.« Auf einmal war ihm, als klänge der Donner einer göttlichen Stimme in seine Ohren, »So empfanget das ewige Leben.« Tullus erwachte, aber er glaubte immer noch zu träumen. Von dem Ort aus, wo er sich zur Ruhe niedergelegt hatte, sah er in das Innere der Grotte hinein, in der Akka schlief. Der glühende Schein mehrerer Fackeln, die in eisernen Ringen an den Wänden steckten, erleuchteten die Höhle. Durch die vielen natürlichen Säulen, welche die Decke stützten, erhielt der Raum das Aussehen eines Felsensaales. Der Helle des vorderen Gelasses folgte geheimnisvolle Dämmerung, hinter der die Finsternis wie eine mächtige schwarze Woge zusammenschlug. Gestalten füllten die Grotte, Greise und Matronen, Jungfrauen und Jünglinge, wehrhafte Männer, alle trugen die weiße Festtoga, und auf aller Gesichtern lag ein heller Schimmer, Abglanz eines anderen Lichtes, als es von den Fackeln ausging. Sie befanden sich in feierlicher Versammlung beieinander, einen hehren Greis umstehend, der soeben zu ihnen geredet haben mußte, und es schienen alle noch immer andachtsvoll zu lauschen. Eine tiefe Stille herrschte. Wie aber ward Tullus, als er Akka erblickte, mitten unter den Jungfrauen stehend, ohne jedes Zeichen von Angst und Befangenheit, zutraulich, als befinde sie sich in einem Kreis von Gespielinnen. Zwei schöne Mädchen hielten sie zärtlich umfasst und begannen jetzt leise zu ihr zu sprechen. Da schaute Akka herüber und gewahrte, dass Tullus erwacht war. Sie schien es den anderen mitzuteilen, denn die Jungfrauenblicke richteten sich auf ihn. Akka löste sich aus den Armen ihrer neuen Freundinnen und kam auf Tullus zu. »Wer sind diese und was wollen sie von dir?« Akka erwiderte. »Als ich erwachte, waren sie da. Sie kamen jedoch von einer anderen Seite in die Höhle als wir. Zuerst erschrak ich heftig, fürchtete mich sehr und regte mich nicht, so daß sie meiner nicht gewahr wurden. Da hörte ich, was sie miteinander sprachen. Ganz herrliche Dinge, so daß ich jede Angst verlor. Als dann jener schöne alte Mann zu reden begann, erhob ich mich und schlich zu dir, um dich zu wecken. Aber du schliefst so fest. Da sahen mich jene guten Jungfrauen, traten zu mir, grüßten mich freundlich und forschten, wer wir seien und wie wir hierher gekommen. Ich sagte ihnen, du seist es Atinas Sohn, der nach Rom gezogen, um dem Cäsar zu helfen, die Nazarener zu verderben, und dass ich mit dir zusammen die Insel verlassen und wir keine andere Stätte für die Nacht gefunden hätten. Da führten sie mich zu jenem ehrwürdigen Greise, und alle erwiesen mir Gutes. Dann sprach der alte Mann, und sie weinten bei seinen Worten, die groß und gewaltig klangen, wie ich niemals Worte gehört habe, selbst nicht aus dem Munde deines Vaters. Aber wer sind sie? Gute Menschen, komm! Tullus blickte finster auf die Versammelten. Da näherten sich ihm die Jünglinge und luden ihn ein, zu ihnen zu treten. Sie führten auch ihn vor jenen ehrwürdigen Greis, der ihn mit milden Worten anredete und willkommen hieß. Zu den anderen gewendet sprach er, »Rüstet das heilige Liebesmahl, wenn diese beiden, die der Herr uns gesendet hat, auch nicht unseres Glaubens sind, so sind sie doch unseres Geistes, denn sehet, wie beiden die himmlische Liebe aus den Augen leuchtet. Deshalb mögen sie von fern an unserem Feste teilnehmen und in Frieden unter uns weilen.« Sogleich brachte man einen Korb herbei, darin befand sich ein Krug voll Weins, ein Becher und ein Laib Brotes. Langsam und feierlich, als wären es heilige Dinge, wurden sie herausgenommen. Der Alte stellte sich hinter einen altarähnlichen Stein, alle anderen ordneten sich vor ihm, die beiden Jünglinge aber traten dem Greis an die Seite. Dieser sprach inmitten einer großen Stille. Zwar des Menschens Sohn gehet hin, wie von ihm geschrieben steht, wehe aber dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohns verraten wird. Es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre. Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für viele vergossen ist. Also sprach der Greis. Und er nahm von dem einen der Jünglinge Krug und Becher und schenkte ein. Alle traten hinzu, einer nach dem andern, und tranken von dem Wein. Dann nahm der Greis von dem andern Knaben das Brot, brach es, und die Gemeinde trat von neuem herzu, auch das Brot zu empfangen. Nur Tullus und Acca standen von ferne. Beide von dem feierlichen und geheimnisvollen Vorgang auf das Tiefste ergriffen, sich nicht zu dem hehren Mann heranwagend. Da blickte dieser zu den beiden hinüber, winkte sie mit einem gütigen Lächeln zu sich und sprach, auch euch kann der Heiland und Erlöser geboren werden, welcher ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Tullus schrie auf, Acca, es sind Nazarener. Und er wollte sie fortreißen, wollte mit ihr voller Grausen entfliehen. In demselben Augenblick stürzte vom Hain her ein Jüngling in die Grotte. Löscht die Fackeln, flieht in die Tiefe. Der Priester Atinas kommt mit Leuten von der Leibwache des Cäsars, uns gefangen zu nehmen. Rettet euch! Niemand zeigte Schrecken oder Furcht. Alle waren vorbereitet, den Feinden ihres Gottes in die Hände zu fallen und den Märtyrertod zu erleiden. Ihr Bischof musste ihnen befehlen, die Fackeln bis auf eine zu löschen. Dann wendete er sich zu den beiden, die nicht seines Glaubens waren. Verlasst uns. Es könnte der Wille des Herrn sein, dass die Heiden uns hier finden. Der Priester Atinas ist es, der nach uns sucht, unserer und des Herrn, unseres Gottes grimmigster Feind. Weiche von uns, Sohn des Atinas, damit dein Vater, sollte Gott uns in seine Hände geben, nicht wähne, du seist einer der unseren. Denn wenn du uns auch hassest, so möchte es deinen Vater doch kränken, dass du eine Stunde als unser Freund bei uns weiltest. Geh, Jüngling, und nimm diese holdselige Jungfrau mit dir, aber das wisse, wen der Herr suchet, den findet er, auch deine Stunde wird kommen, ehe du es denkst, und ziehet hin in Frieden. Nach diesen feierlichen, mit lauter Stimme gesprochenen Worten, winkte der Bischof den beiden gebieterisch, die Grotte zu verlassen. Tullus schlich mit der weinenden Acca hinaus. Als sie draußen am Eingang standen, im Dunkel des Haines, raunte der Jüngling dem Mädchen zu, warte hier auf mich. Was soll ich? Ich komme gleich zurück. Wo willst du hin? Still. Tullus. Aber er war schon fort. Tullus, was willst du tun? Aber auf ihre angstvolle Frage kam keine Antwort. Sobald Tullus der finsteren Waldung entronnen war, stürmte er vorwärts. Dann besann er sich, blieb stehen, spähte um sich, doch er entdeckte nichts. Nun stand er und lauschte. Er hörte keinen Laut. Aber jetzt, es klang wie gedämpfte Stimmen, wie Geräusche von Waffen, ihm ganz nah. Da rief er, »Vater, Vater, ich bin's, dein Sohn Tullus!« Ein erstickter Aufschrei. Aus dem Dunkel der Nacht löste sich die Gestalt eines Mannes und stürzte auf Tullus zu. »Ich bin es, Vater. Du bist fort von der Insel, du hier?« »Dir nach, verzeih mir. Acca ist auch da. Ich will dir helfen, die Nazarener zu verderben. Wir sind diese Nacht mit ihnen zusammengekommen.« »Mit den Nazarenern? Wo sind sie?« »In einer Grotte, dort, beim Hain.« »Tullus!« »Ihr Priester ist bei ihnen, ich führe dich, komm, kommt, kommt schnell!« Die Leute von der Leibwache des Cäsars und ein Hauptmann waren zu den beiden getreten. Tullus eilte den Männern voraus. Atemlos erreichte er den Hain, tastete sich bis zum Eingang der Grotte, aber hier war keine Acca. Sie war auch nicht im Walde, welchen Tullus, den Namen der Geliebten rufend, durchsuchte. Atinas erschien mit dem Hauptmann und der Wache. Tullus musste vom Suchen ablassen und den Leuten die Höhle zeigen. Plötzlich kam ihm ein entsetzlicher Gedanke. Er stürzte seinem Vater und den Römern voraus in die Grotte hinein. Darin fand er sie. Acca stand mitten unter den Jungfrauen, bei den Christen, die Tullus an die Römer verraten hatte. Atinas rief seinem Sohne zu, »Sie bekennt sich als zu diesen gehörend.« Die gefangenen Nazarener wurden herausgeführt. Sie gingen festen Ganges, erhobenen Hauptes, sich einander Trost und Mut zusprechend. Acca schritt in der Reihe der Jungfrauen, welche liebevoll um die neue Christin besorgt waren. In einiger Entfernung folgte Tullus den Gefangenen. Sein Gesicht war fahl, seine Mienen waren verzerrt. Er taumelte wie ein Trunkener und ließ von Zeit zu Zeit ein jammervolles Ächzen hören, und von Zeit zu Zeit rief er sie an, die er mit den anderen verraten hatte. »Acca, Acca, Acca!« doch Acca hörte nicht auf ihn. Der Morgenwind wehte, die Sterne erblassten, ein totenfarbenes Zwielicht erhellte die Welt, aber schon regten sich die Vögel und aus den Lüften drang Lerchenjubel durch die Dämmerung. Als die Römer mit ihrer menschlichen Beute durch die Porta Capena in die Stadt zogen, ward es Tag. Ein blutiger Glanz flammte über dem Albanus und dem Heiligtum des höchsten Gottes auf. Schnell griff der Brand der Morgenröte um sich, entzündete Himmel und Erde, schien Rom mit allen Tempeln und Göttern verzehren zu wollen. Beim Coelius in der Nähe des großen Zirkus wurden die Christen in den Kerker geführt. Acca war die letzte. Bevor der finstere Eingang sie aufnahm, blieb sie stehen, wendete sich zurück mit feierlicher Gebärde Tullus winkend. Dann schlug die Tür zu hinter der lichten Gestalt. Mit einem dumpfen Wehlaut warf sich der Zurückgebliebene auf den Boden, das Antlitz gegen die Erde pressend. Von göttlicher Sehnsucht getrieben war er ausgezogen, Heldentaten zu begehen, und seine erste Tat war Verrat gewesen, ein Verrat gegen die, welche ihm Gutes erwiesen. Seine erste Tat war Mord gewesen, ein Mord, verübt an der Schwester, an der Geliebten, jene anderen, die Verratenen, die sich erhobenen Hauptes zum Tode führen ließen, sie, die Verabscheuten und Gehassten, sie waren Helden. Und der unglückselige Jüngling stöhnte auf, als wäre er ein Sterbender. Der Cäsar gab den Römern in seinem neuen Hause ein Fest. Endlich wohne ich wie ein Mensch, hatte der Gott gesprochen, als aus dem Schutt und den Trümmern des abgebrannten Roms des Kaisers Haus sich erhob. Von Gold erstrahlten Wände und Decken, von Gold funkelte der Estrich. Juwelen waren in des Kaisers Haus den Steinen gleich geachtet, und das schlechteste Material, daraus man es aufgeführt hatte, bestand in dem kostbarsten Marmor aller drei Weltteile. Wo der Gott menschliche Nahrung zu sich nahm, wölbte sich über der glanzvollen Halle ein sonniger Himmel, von dem Narben herabtauten, der sich öffnete, um den Gott und seine Gäste Veilchen und Rosen herabrieseln zu lassen. Dieser Saal drehte sich um eine goldene Achse, Gestirne kreisten und die Musik der Sphären ertönte. Wenn Nero schwelgte, stiegen die himmlischen selbst von ihren seligen Höhen hernieder, um die Freuden ihres Brudergottes zu teilen, die göttlicher waren als die ihren. Wo Nero wandelte, erblühten Blumen, sangen Vögel, freuten sich Menschen und Götter. Wo Nero weilte, verwandelte sich die Welt in den Olymp, Rom ins Elysium. Nur die Römer blieben, was sie seit den Zeiten des großen Augustus gewesen waren, ein Volk von Knechten, Speichelleckern, Kreaturen und hündischen Kriechern. Heute nun wollte der Gott mit seinen Geschöpfen sich auf menschliche Weise ergötzen. Rings um den Palast, die Tiefen zwischen vier Hügeln füllend, erstreckten sich weite Fluren mit umfangreichen Seen, köstliche Haine, welche die Tiere der Wildnis bewohnten. Durch diese wundersamen Gefilde sollte heute Nacht des Cäsars Wege führen, wenn sich der Herr von seinem Hause zum Zirkus begab. Denn hier ließ der Kaiser dem römischen Volke olympische Spiele veranstalten, bei denen er seinen Römern als Apollon Helios erscheinen wollte, ein Sechsgespann weißer Rosse lenkend. Den Weg vom Kaiserpalast bis zur Arena sollten diese Nacht Fackeln erhellen, wie sie noch keinem Unsterblichen geleuchtet hatten. Schon früh am Tage begannen die Vorbereitungen, zu denen die Römer sich drängten, welchen sie voll Entzücken zuschauten. Aus den Kerkern und Grüften des Coelius wurden die Christen herbeigetrieben, sie, welche den ewigen Göttern zum hohen Rom in Brand gesteckt hatten, denn so wollte Gott Nero, dass es geschehen sollte, sie mochten den ewigen Göttern zum Ruhm in Flammen auflodern. In Scharen brachte man sie herbei, Greis und Jünger, Matrone und Jungfrau, Mann und Kind. Das römische Volk heulte auf vor Mordgier, und es würde diese unersättliche, nach Blut lechzende Menge, welcher Todesschreie und Sterberöcheln Musik war, entzückt haben, wenn ihr göttlicher Kaiser seine Römer hätte die wilden Tiere sein lassen, denen man in der Arena menschliche Leiber zum Zerreißen vorwarf, wie die Bestien ihre Opfer zerfleischt haben würden. Unter dem Gebrüll und Geheul der Plebs, darunter sich edle Römer, Senatoren und Ritter befanden, wurden die Christen nach dem Hause des Kaisers geschleppt. Hier vor dem Palast, dem Palatinischen Berg gegenüber, wo nebst die eherne Kolossalstatue des Gottes aufgestellt war. Angesichts des Forums, dieser hochehrwürdigen Stätte, welche die Größe Roms geschaut hatte, nahm das Fest seinen Anfang. Pfähle bedeckten den Platz, lagen hoch aufgeschichtet an dem einen Ende zugespitzt, um in die Erde gesenkt werden zu können. Nun kamen die Christen. Ihre Wächter überlieferten sie ihren Henkern. Diese rissen ihnen die Leiber herab, schnürten sie an die Pfähle in solcher Weise, dass ihr nackter Leib hoch über dem Pflock hinausragte, wickelten sie bis zur Brust in Werg, das mit Öl und Pech getränkt wurde, Darauf schleppte man die menschlichen Fackeln hinweg, dahin, wo sie in den Boden gegraben werden sollten. Zu beiden Seiten des Weges wurden die Pfähle aufgerichtet. Vor dem Palast des Kaisers und dessen Bildsäule sollten die schönsten Flammen lodern, die Jungfrauen, die Jünglinge, die Kinder. Nachdem die Körper der Christen in die sonnigen Lüfte ragten, schickte man sich an, die kaiserlichen Fackeln kaiserlich zu schmücken. Mit sidonischer Seide und phönizischem Purpur wurden die Pfähle verziert, um die Leiber Blumen geschlungen, dass bis zur Brust Krokus und Tazetten, Lilien und Narzissen sie umhüllten. Die Häupter erhielten Kränze von Lotusblumen. Von Pfahl zu Pfahl, von Fackel zu Fackel wurden mächtige Rosengewinde gezogen. Die Wege mit Myrten und Zypressenzweigen bestreut, zu beiden Seiten der Straße drei Füße aufgestellt, die in herrlichen Gefäßen Spezereien und Sandelholz trugen. An manchen Stellen wurden Triumphbögen erbaut. Hier sollten die Senatoren und Ritter, die Flötenspieler und Sänger, den Kaiser erwarten. Endlich war alles vorbereitet. Ein leuchtender Himmel wölbte sich über dem Festplatz. Ringsum strahlten die Paläste, die Tempel, die Götterbilder. Frühlingslüfte erwachten. In den Gärten der Kaiserpaläste schlugen die Nachtigallen und die Menschen freuten sich ihres Lebens und des Sterbens der Hunderte. Unter der Menge, welche die Straße auf- und niederwogte, befand sich auch Tullus. Vor einer jeden der vielen lebenden Fackeln blieb er stehen und schaute hinauf, immer von neuem in der Erwartung, unter den Blüten ein geliebtes, holdseliges Antlitz zu erblicken. Und wenn er die fand, die er suchte, was sollte er dann beginnen, was würde ihm dann geschehen? Bei Akkas Anblick entseelt hinsinken, bevor der liebliche Leib in Flammen aufging. Aber Akka war nicht unter den vielen und Tullus blieb leben. Er gewahrte alles, was geschah, er sah die Römer in bestialischer Wut, er sah die Christen voll heldenhafter Ergebung, er hörte jene die Götter preisen, hörte diese ihren Gott anrufen. Unter manchem Pfahl blieb Tullus stehen und schaute hinauf. Er sah das bleiche, ruhige Antlitz der Sterbenden. Er vernahm, was diese von Göttern und Menschen Verlassenen in der letzten Stunde ihres Lebens kurz vor einem martervollen Tode sich sagten. Mütter ihren Söhnen und Töchtern, Gatte der Gattin, Freund dem Freunde. Sie trösteten einander, sie sprachen sich Mut zu, sie sagten sich große, erhabene Worte, die gleich Flammen in des Jünglings Seele drangen. Unser Herr, der erleiden musste, was wir erleiden, sprach: Vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lasst uns diese Worte unserem Herrn und Heiland nachsprechen. Und das taten sie, das taten alle. Ein Greis ermahnte: Auch dessen gedenke dieser Stunde, dass uns geboten ward, zu lieben, die uns hassen und verfolgen, und zu segnen, die uns fluchen. Erfülle den Willen des Herrn, der für uns gestorben ist. Wiederum ein anderer: Harret aus, bald ist es überwunden. Ja, bald werden wir bei unserem lieben Herrn im Paradiese sein. Tullus hörte diese Reden, und als er über einer der Triumphpforten, die heute Nacht der siegreiche Cäsar durchschreiten sollte, in goldener Inschrift die Worte las: Euch, ihr ewigen Götter, zuckte der Jüngling zusammen und wendete sich jählings ab. Es dämmerte. Vor dem Palast des Cäsars zog die Leibwache auf, drängte die Menge zurück und besetzte die Straße. Die Senatoren und Ritter, die Sänger und Flötenspieler erschienen. Im Volk ward es still, nach dem wilden Getöse ein Todesschweigen. Schnell nahm die Finsternis zu. Plötzlich erschallten feierliche Stimmen. Wie aus den Lüften herab schwebten die Töne über die sich verdunkelnde Erde. Der Sterbegesang der Christen. Hosiana, Hosiana. Es ward Nacht. Durch die Hallen und Säle des Palastes wälzte sich der kaiserliche Zug. Nero in schleppenden goldenen Gewändern, in den duftenden Locken einen Rosenkranz, den der Gott, wenn er im Zirkus der Welt als glanzvolles Tagesgestirn aufging, mit einer Strahlenkrone vertauschen würde. Eine Schar von Korybanten und Bacchantinnen umschwärmten den Unsterblichen. Junge Weiber ließen aus kristallenen Gefäßen Wohlgerüche auf den Boden rieseln, schöne Knaben spielten Zither und schlugen silberne Becken, brachten dem auf Erden wandelnden Gott in goldenen Schalen Brandopfer dar, das dichtes Gewölk dem Himmlischen und sein Gefolge umwallte. Jetzt trat Nero aus seinem strahlenden Hause in die Finsternis. Vor dem Gott erhellte sich die Nacht, aufflammten die Fackeln. Der Zug des Cäsars ward gestört, Tumult erhob sich, ein Gedränge entstand. Was geschah? Angstvoll fragte es der erblaßte Gott, für sein unsterbliches Leben zitternd. Auch seinen Vorgänger auf dem römischen Gottesthron hatten bei ähnlichem festlichen Nachtgange die Dolche der Meuchelmörder getroffen. Senatoren und Ritter beeilten sich, den Cäsar zu beruhigen. Nichts war geschehen. Ein Schwärmer, ein Phantast, ein Verrückter hatte die Reihen der kaiserlichen Leibwache durchbrochen und dem Zug des Göttlichen sich in den Weg gestellt und gerufen, auch er sei ein Christ. Wer ist's? Man lief, man forschte, man brachte dem Kaiser Bescheid. Ein fremder Jüngling, er nennt sich Tullus, Sohn des Priesters Attinas. Des Priesters Attinas? Und es zuckte um des göttlichen Mund. Was soll mit dem Nazarener geschehen? Der Unsterbliche bedachte sich. Darauf gebot er, des Attinas Sohn für die Bestien. Und Nero lächelte. Weiter ging der Zug. Tullus war glücklich. Was er begangen hatte, war keine Heldentat gewesen, wenigstens hielt er es nicht für eine solche. Aber glücklich war er doch. Nicht Accas hatte er gedacht, auch nicht des Gottes dieser Nazarener. Er sah jene den Heldentod sterben und mochte nicht länger leben. Und jetzt bereitete er sich auf das Christentum vor. Unter den Gefangenen, die für den Kampf im Zirkus aufgehoben worden, befand sich der Bischof, jener von Tullus, an die Römer verratene ehrwürdige Greis. Es war dieser beredte Mund, der dem jungen Heiden das Evangelium verkündete, und da es das Evangelium der Liebe war, so ward es von Tullus vernommen. Der Jüngling erfuhr, dass Jesus Christus auch für ihn gestorben sei, dass seine Schuld ihm vergeben wurde, dass seiner die Seligkeit harrte, das Auferstehen und das ewige Leben. Mit Acca zusammen würde er vom Tode auferstehen, mit Acca zusammen das ewige Leben erhalten. Und er würde zusammen mit ihr sterben. Denn noch lebte Acca, für denselben Tod aufbewahrt, zu dem Tullus verdammt war, dem es verheißen worden, sie am Tage seines Sterbens wiederzusehen. Dann wollte der Bischof die beiden vermählen. Nun ersehnte Tullus den Tod, wie er sich einstmals nach dem vollen Strome des Lebens gesehnt hatte. Der letzte Tag kam und die beiden Getrennten sahen sich wieder. Mit strahlendem Antlitz eilte Acca dem Freunde entgegen. Sie flüsterte ihm zu, wohin ich gehe, dahin musst du gehen, und wo ich bin, da musst du sein. Darauf laut und freudig, wie ich dir von unserer Insel ins Leben folgte, so begleitest du mich aus dem Leben in den Tod. Deine Liebe ist die größere. Tullus presste die Geliebte an seine Brust mit ersticktem Jubel, sie fragend, bist du glücklich, Acca? Glückselig in der Ewigkeit, mit dir, lautete Accas feierliche Erwiderung. Dann wurden sie vermählt. Eben sollten sie mit den anderen ihren Todesgang antreten, als beide vor den Priester Attinas gerufen wurden. In einem besonderen Raume des Kerkers empfing dieser eifrigste Verfolger der römischen Kirchengemeinde das Paar. Todblassen Gesichtes, aber erhobenen Hauptes, trat Tullus vor seinen Vater, seine junge Gattin an der Hand. Vergib mir. Attinas winkte ihm heftig zu schweigen, dann reichte er seinem Sohn einen Becher Weins, der auf dem Tische stand. Trinke. Tullus zauderte. Mit einer Stimme, die keinen Widerstand duldete, gebot Attinas nochmals, trinke. Dann nahm Tullus aus seines Vaters Hand den Becher. Ihm mit den Augen dankend trank er, und nach ihm trank Acca. Den ewigen Göttern musste das Leben der beiden Christen geopfert werden, aber Attinas wollte barmherzig sein. Mit verhülltem Antlitz stand er, bis es zu seinen Füßen still geworden ward. Dann hob er den Mantel von seinem Haupt und schaute starren Blickes auf die beiden Toten herab. Ihre Mienen waren still und friedlich. Acca trug auch noch im Tode ihr holdes Lächeln, und Tullus' trotziges Gesicht hatte einen Ausdruck tiefsten Friedens. Da musste der Priester denken, wenn sie dennoch für eine heilige Sache gestorben wären, in Athen soll ein Altar stehen, dem unbekannten Gotte geweiht, wie wenn jener unbekannte Gott Jesus hieße und wenn dieser Jesus ein wahrer Gott wäre, ein ewiger Gott. Was wären dann die ewigen Götter? Und Attinas stöhnte auf, wie einer, der eine Todeswunde empfang. Er wankte. Es war, als ob er über den beiden Leichen zusammenbrechen würde, dann aber raffte er sich mächtig auf und schritt von seinen toten Kindern hinweg, festen Ganges hinaus, um die Schar der Nazarener in die Arena zu führen. So war der Wille des Kaisers. Purpurfarbige Frühe lag über Himmel und Meer. Glut des aufsteigenden Tages bestrahlte ein mächtiges Gewölk, das langsam und feierlich dahinschwebte. Morgenluft wehte. Über das ewige Antlitz des Meeres glitt es wie ein Erzittern und Schauern. In der weiten Einsamkeit der Wellen lenkte Attinas den Nachen, gegen dessen Planken die Wogen rauschen und raunen. Zwei Tote schiffen dahin, zwei Vereinte, der Heimat zu. Requiescat in pace, Tullus, Acca, requiescat in pace. Ruhe in Frieden, Tullus, Acca, Ruhe in Frieden. Ende von Abschnitt 4. Ende von Die Toteninsel von Richard Voss. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com